In Berlin gibt es nicht nur mehr Wasserstraßen als in Venedig. Die deutsche Hauptstadt hat auch mehr Brücken, etwa 1000 Stück. Und wie ist das eigentlich, wenn plötzlich ein Schlafzimmer im U-Bahn-Tunnel steht? März 2017, Berlin. Mehrere Männer laufen durch einen U-Bahn-Tunnel. Sie tragen schwarze Kleidung und Werkzeug. Ihre Gesichter sieht man nicht. Was sie tun, ist nämlich illegal. Und es ist Kunst. Mit der Aktion wird das Kollektiv Rocco und seine Brüder populär. Sie bauen ein Schlafzimmer und das direkt in den U-Bahn-Tunnel der U9. Ein Bett, eine Palme, Bücher, ein kleiner Fernseher, zwei Bilder an der Wand, ein Teppich. Das Kollektiv macht Videos und Fotos von der Aktion. Die schickt einer von ihnen anonym an verschiedene Medien. Die publizieren die Fotos. Auch international berichten Medien darüber. Und alle stellen neugierig Fragen. Wer hat das Zimmer gebaut? Wohnen dort Obdachlose oder ist das Kunst? Später publiziert das Kollektiv ein Video. Es zeigt, wie sie das Zimmer gebaut haben. Rocco und seine Brüder kennen das Tunnelsystem gut. Lange haben sie dort Graffiti gesprayt. Das hilft ihnen jetzt bei ihrer Arbeit. Sie kennen die Wege. In einem anderen Video sieht man die Männer auf einem Gleis. U-Bahnen fahren an ihnen vorbei. Was die Passagierinnen und Passagiere nicht merken, neben ihnen nehmen sich die Männer ein Stück vom Gleis. Sie zeigen es später in einer Ausstellung. In Deutschland, in Frankreich und in Großbritannien haben sie ihre Kunst schon ausgestellt. Im Tunnel fehlt ein Stück. Mit ihren Aktionen kritisiert die Gruppe Tendenzen in den Ländern Europas, die sie problematisch findet. Zum Beispiel eine inhumane Migrationspolitik. Ein bisschen ist es aber auch Spaß. Ihre Kunst ist eine radikale Provokation. Schwedens Politik gegen Migration, Rocco und seine Brüder bauen eine Barrikade in die Stadt. Eine Debatte zum Burkini-Verbot, sie legen eine Puppe vor eine U-Bahn-Station. Das Firmenlogo von Airbnb bringen sie auf Boykottpostern kreativ in den Kontext von Gentrifizierung. Das Kollektiv dokumentiert alles, aber es bleibt immer anonym. Die Polizei sucht Rocco und seine Brüder nämlich. Die Männer machen trotzdem weiter. In einem Interview sagt einer von ihnen: Wir haben viel vor. Auf Instagram warten fast 50.000 Followerinnen auf das nächste Projekt. Wenn lecker, für Busse auch ökologisch ist. Mit Pommes frites das Klima retten? Das versucht der Chef der Berliner Verkehrsbetriebe BVG, Henrik Falk. Er macht Tests mit Pommesfett als Kraftstoff für Busse. Nach dem Recycling wird das Öl in einem speziellen Prozess zu Kohlenwasserstoff gemacht. Das kann man dann als Kraftstoff benutzen. Man kann es aber auch in normalen Diesel geben. Die Methode ist nicht ganz neu. Expertinnen und Experten können aus verschiedenen Pflanzen alternative Kraftstoffe machen. Zum Beispiel aus Mais. Das Resultat ist HVO100, Hydro-Treated Vegetable Oil. Diesen grünen Diesel können Autofahrer seit dem letzten Jahr an Tankstellen tanken. Damit können Privatpersonen und Verkehrsbetriebe ihre CO2-Emissionen um bis zu 90% reduzieren. Und das passt zu den Plänen der BVG. In den 2030er Jahren möchten sie ganz ohne fossile Energien durch Berlin fahren. Sicher ist, farblich passen die leckeren Kartoffeln schon jetzt zu den Bussen der BVG. Beide sind gelb. Die erste Ampel im Land ist bis heute eine Kontroverse. Vor 100 Jahren war Berlin die drittgrößte Metropole der Welt. Die hatte natürlich auch extrem viel Verkehr. In dieser Zeit sind jeden Tag 20.000 Autos um den Potsdamer Platz gefahren. Viel Verkehr bedeutet viele Unfälle. Und das bedeutet viel Arbeit für die Polizei. Im Jahr 1924 hat sich das aber geändert. Mit der ersten Ampel Berlins. In der Kabine des 8 Meter hohen Turms hat sich eine Person um die Lichtsignale gekümmert. Auch wenn die Ampel speziell bei Fußgängerinnen und Fußgängern nicht beliebt war, sie war ein Erfolg. So sehr, dass sich bis heute zwei Städte streiten. Wer hat die erste Ampel in Deutschland gebaut? Hamburgerinnen sagen, das waren wir im Jahr 1922. Berliner sagen, die war aber nur für die Bahn. Unsere Ampel war die erste elektrische Ampel für den ganzen Verkehr. Sicher ist, seit 1997 steht in Berlin eine Nachbildung von dem alten Ampelturm. Große gelbe Geschenke für die ukrainische Stadt Lviv. Es ist ein Geschenk mit einem komischen Namen. Tatra KT4D. Diese Bahnen hat Berlin in den 70er Jahren benutzt. Bis zum Jahr 2021 ist dieser Typ von Bahnen auch in der Hauptstadt gefahren. Aber was macht man mit alten Bahnen? Geld. Ein paar der Exemplare haben die Berliner Verkehrsbetriebe in andere Länder verkauft. Auch an die Ukraine. Aber dann kam der Krieg. Die russische Armee hat in dieser Zeit auch viel von der öffentlichen Infrastruktur der Ukraine zerstört. Deshalb hat die deutsche Hauptstadt Ersatzteile an Lviv gespendet. Im Dezember 2022 haben sie der Stadt Kiew 4 Busse geschenkt. Im letzten Jahr hat die deutsche Hauptstadt noch einmal im alten Sortiment Züge für eine Spende gewählt. 12 Tatra KT4D-Bahnen waren das für die ukrainischen Kolleginnen und Kollegen in Lviv.